Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute für euch habe ich 8 goldene Regeln in der Kindererziehung, was ihr nicht tun solltet. Ganz wichtig. Regeln, Sachen, die ihr bezüglich eurer Kinder nicht tun solltet. Und diese 8 Punkte werden wir inshallah ta'ala jetzt durchgehen. Der erste Punkt, meine lieben Geschwister, was ihr in der Kindererziehung beachtet solltet, was ihr nicht tun solltet, ist keine Erniedrigung, Demütigung, Gehässigkeit, Unterdrückung. Ihr solltet niemals diese Sachen bei euren Kindern anwenden. Keiner sollte einen anderen unterdrücken, subhanallah. Keiner sollte das einem Menschen antun, dass er ihn unterdrückt, dass er gehässig ist, dass er jemanden beleidigt. Alles, was darunter fällt, subhanallah, dass du deinem Kind anspuckst, dass du dein Kind in der Öffentlichkeit anschreist, dass du dein Kind überhaupt anschreist, dass du dein Kind erniedrigst, dass du ihn schlecht machst. Was bringt es dir? Dein Kind nimmt dich als Vorbild und du schaust von oben auf ihn herab und erniedrigst ihn. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und beleidigt euch nicht gegenseitig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Beleidigung eines Muslims ist Kufr. Subhanallah. Wir sollten uns diese Sache bewusst werden. Wie ist das dann mit deinem Kind? Indem du als Elternteil als erstes einträgst und du bringst ihm diese schlechte Eigenschaft bei und erniedrigst ihn, diese Sache führt zu psychischen Problemen, meine lieben Geschwister, bei den Kindern. Die Kinder werden demotiviert, sie haben keine Lust mehr, etwas zu tun, oder sie fangen an, diese Eigenschaften sich anzueignen. Sie fangen auch an zu beleidigen, sie fangen auch an, andere zu unterdrücken, sie schlagen andere Kinder, man hört nur noch Probleme aus der Schule oder aus dem Kindergarten oder aus anderen Bereichen. Und das alles, weil du dein Kind unterdrückst, weil du dein Kind erniedrigst, weil du meinst, dein Kind einzusperren, dein Kind verbal fertig zu machen. Subhanallah, all diese Sachen fallen darunter. Diese Sache führt zu einem niedrigen Selbstwertgefühl. Möchtest du, dass dein Kind ein niedriges Selbstwertgefühl hat, so aufwächst, nur weil du es unterdrücken möchtest, weil du es beleidigen möchtest, weil du die Macht in Anführungszeichen dafür hast, das zu tun? Denk dran, es gibt jemanden, der ist mächtiger als du. Deswegen, der erste Punkt, unterlass diese Unterdrückung, Beleidigung, Erniedrigung von euren Kindern. Und dazu gehören solche Aussprüche wie, das schaffst du nicht, das kannst du sowieso nicht, das Anspucken der Kinder, das Auslachen der Kinder, das Auslachen vor anderen Leuten der Kinder, oder das Erniedrigen der Kinder vor anderen Leuten, das Schlechtmachen der Kinder vor anderen Leuten. All diese Sachen fallen unter diese Kategorie. Und ein Muslim sollte diese Sache nicht jemand antun, weil keiner will, dass man es dir antut. Du möchtest es ja nicht, dass man es dir selbst antut. Warum willst du es einem kleinen, unschuldigen Wesen antun? Deswegen sei du besser und halte dich davon fern. Und inshallah ta'ala wirst du sehen, was alles passiert mit deinem Kind. Wenn du nur diese Sache endlich unterlässt, dann kann dein Kind sich in Ruhe aufblühen. Ganz im Gegenteil, tun, ermutigen. Aber inshallah ta'ala werden wir auch dazu Punkte machen, Regeln, die man in der Kindererziehung tun sollte. Der zweite Punkt, meine lieben Geschwister, ist kein Tadel. Und dieser Punkt, sie gilt bis zu einem bestimmten Alter. Und die Mehrheit sagen so 6, 7 etwa. Sobald das Kind so unterscheiden kann, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist so zwischen 5 und 7, 8. Je nach Kind ist das unterschiedlich. Ja, kein Tadel. Kein Tadel bedeutet, dass man zu dem Kind nicht sagt, warum hast du das getan? Oder das war böse. Oder du bist böse. Ist sogar noch schlimmer. Man sagt, warum hast du das getan? Warum hast du das gemacht? Das Kind ist noch gar nicht bei Verstand, dass es dir sagen kann, ja, ich habe das gemacht, deswegen und deswegen. Ganz und gar nicht hat er das mit Absicht gemacht, um dir was Böses zu wollen. Nein, nein, denk nicht daran. Subhanallah. Die Kinder, die sind ja noch gar nicht, die können ja noch gar nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Zwischen Realität und Fantasie können sie noch gar nicht unterscheiden. Subhanallah. Wie kannst du deinem Kind sagen, ja, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum das nicht? Und er sagt zu dir, Mama, Papa, weißt du, der kann nicht mehr richtig reden vielleicht sogar. Manche sprechen erst mit 4, 5 Jahren. Subhanal Malik. Und manche sind auch so, sie übertreiben in dieser Sache, sobald ein Kind gut reden kann. Wenn ein Kind mit 3, 4 Jahren gut reden kann, dann denken sie schon, dass dieses Kind, weil es sich gut kommuniziert oder gut sprechen kann, denken sie, das Kind kann auch alles verstehen. Nein, nein. Das Kind versteht nicht gleich alles, bloß weil es besser reden kann. Das gilt besonders für die Zweit- und Dritt- und Viertkinder. Weil die lernen ja von ihren Geschwistern ganz schnell zu sprechen, subhanallah. Das ist ganz wichtig. Natürlich, wenn sie älter sind, ja, dann sollte man sie fragen und dann sollte man sich auch hinsetzen und erklären. Wenn sie etwas Schlechtes tun, nicht gleich angreifen, sondern sich hinsetzen und sagen, guck mal, warum hast du das getan? Hattest du eine Intention? Aber dann auch nicht mit dieser negativen Art, dass man sagt, warum hast du das getan? Sondern sie fragend, warum? Was war der Grund? Was hat dich dazu bewegt? Und dann mal schaut, wie es im Kind aussieht, Subhanal Malik. Das ist eine wichtige Sache. Aber bis zu diesem Alter, wo es noch nicht unterscheiden kann, sollte man das Kind nicht tadeln unnötig, sondern ja, sich zufrieden geben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zufrieden gab mit Anas radiallahu anhu. Wie er sagt, ich war beim Propheten so und so lange und er hat mich nie getadelt wegen einer Sache. Subhanallah. Das heißt nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie gesagt hat, mach so. Wir kennen Hadithe, wo er sagt zu dem Kind, ich glaube, es war sogar selbst Anas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wo er gesagt hat, oh Junge, ess, was vor dir ist, ess nicht bei den anderen und ess mit der rechten Hand und sag Bismillah, um den Kindern das beizubringen natürlich. Ja, aber man muss natürlich immer bedenken, ein oder zweijähriges Kind bestimmte Sachen erklären, die ein 15-jähriges Kind vielleicht gar nicht verstehen würde, ist ein bisschen sinnlos. Deswegen, diese Sache sollte man unterlassen, inshallah ta'ala. Die dritte Regel, meine lieben Geschwister, ist kein Drohen. Drohe deinem Kind nicht. Das ist eine Angelegenheit, besonders bei den temperamentvollen Muslimen, sage ich mal, dass sie zu sofortigen Drohnen neigen. Sei das Kind 1, 2 Jahre, 5, 6 Jahre, 7, 8, 10, 15, sofort wird gedroht. Wenn das Kind nicht hört, dann drohe ich mit dieser Sache. Und diese Sache ist sehr schlimm. Besonders nutzen die Eltern eine Sache aus, wenn das Kind etwas bekommen hat, was es sich schon lange gewünscht hat, und dann räumt es vielleicht nicht das Zimmer auf oder es hört nicht gleich beim ersten Mal und dann sagt man als Eltern, wenn du das nicht machst, nehme ich dir das weg. Oder das Kind, man verspricht was dem Kind und es freut sich ganz arg drauf und dann macht das Kind vielleicht einen Fehler, was es selber vielleicht noch nicht ganz versteht. Sag mal, wir gehen da nicht hin, wenn du das so machst. Das funktioniert so nicht, Subhanallah. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Das macht einen ganz tiefen Kratzer im Herzen des Kindes, Subhanallah. Drohen sollte gar nicht vorhanden sein. Besonders unnötiges Drohen. Es gibt Leute, die drohen ihren Kindern, die sind 2, 3 Jahre, wenn du nicht sofort deine Schuhe anziehst, dann lasse ich dich hier. Wo lässt du dein Kind? In der Stadt, im Supermarkt, in der Moschee, zu Hause alleine? Wo gehst du raus? Dein Kind ist 3, 4, 5 Jahre, lässt du alleine und gehst du weg? Nein, das macht keiner. Das Kind wird doch irgendwann merken, wenn du immer wieder diese leeren Versprechen, meistens sind es auch leere Drohungen, nicht leere Versprechen, sind leere Drohungen, was das Kind natürlich als leere Versprechen abwerten kann, die man nicht einhält. Das heißt, meine Mutter oder mein Vater, jedes Mal sagt ihr etwas, ich mache trotzdem, was ich will, und dann kriege ich trotzdem noch, was ich will. Dann darf ich trotzdem mitkommen und ich brauche meine Eltern gar nicht ernst nehmen, was sie sagen, weil die sagen immer das, aber im Endeffekt machen sie es trotzdem nicht. Das heißt, du tust dir zweimal selber Schaden mit dieser Angelegenheit. Subhanal Malik. Ja, deswegen kein Drohen. Das Drohen bringt nichts. Es schadet dem Kind. Es schadet dem Kind psychisch, subhanallah, und in seinem Herzen. Wie kannst du ihm etwas drohen? Wie wäre das für dich, wenn jede Sache, die du bekommst, oder jeden Fehler, den du machst, oder jede Sache, die du nicht gleich gehört oder verstanden hast, du eine Drohung bekommst? Subhanallah. Subhanallah. Selbst wir haben Zeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, im Diesseits unsere Fehler zu korrigieren, reuig zu Allah zurückzukehren. Wir werden nicht sofort abgerechnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch sofort abrechnen würde, für das, was ihr tut, ja, dann würde er auf dieser Welt kein Tier lassen. Die würdet nicht zum Essen, hätten nicht zum Reiten, wäre vorbei. Subhanallah, sinngemäß wiedergegeben. Deswegen, drohen, lass diese Angelegenheit von drohen. Viel besser ist es, besonders wenn sie älter sind, über diese Angelegenheit zu sprechen, das Problem zu finden, das Problem gemeinsam zu lösen. Natürlich kann man ab einem bestimmten Alter auch in Anführungszeichen drohen oder konsequent eine Sache durchziehen. Beispiel, wenn das Kind ständig lügt. Und ich rede von älteren Kindern, nicht von kleineren Kindern. Ich rede von älteren Kindern, die auch Verstand besitzen, die auch verstehen, was ist richtig, was falsch. Dass man sagt, oder die angefangen haben vielleicht sogar zu klauen, schlimme Sachen zu tun. Dass man sagt, okay, ersten, zweite, dritte, vierte Mal habe ich es erklärt. Beim nächsten Mal sagst du dann, pass auf, wenn du nicht aufhörst zu lügen, dann kriegst du eine Woche das Verbot oder kriegst du einen Monat Hausarrest oder kriegst du das und das, kriegst du kein Taschengeld, kriegst du das nicht. Und diese Sache dann aber konsequent durchzuziehen, das ist wichtig. Und dann lernt auch das Kind davon. Ansonsten hat das gar keinen Nutzen. Dann ist es wieder nur leeres Gerede. Das ist eine Sache, die sollten wir uns zu Herzen nehmen. Denn all diese Angelegenheiten, die wir bis jetzt besprochen haben, schadet dem Kind. Besonders hier oben kann es sehr, sehr schwer werden. Deswegen, meine lieben Geschwister, haltet euch an diese Punkte und nehmt es als Ratschlag, als Nasiha von mir. Der vierte Punkt, meine lieben Geschwister, oder beziehungsweise die vierte Regel, ist kein Hass. Hasse dein Kind nicht. Wie kannst du auch dein eigenes Fleisch und Blut hassen? Wie kannst du dein Kind hassen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hasst euch einander nicht. Ja, du oder dein Bruder, du oder deine Schwester, hasst euch nicht. Wie kannst du das hassen, was du eigentlich am meisten lieben solltest? Und davon gibt es zwei Kategorien, diese Sache, kein Hass. Erstens die Leute, die den Hass aussprechen. Oder die das vielleicht gar nicht so meinen, aber die sind gerade sauer und sagen, dass ich hasse dich. Und tu diese Sache niemals, meine lieben Geschwister. Mach das niemals. Wenn ihr von dieser Leute seid, die, wenn sie sauer sein werden, etwas sagen, was sie im Nachhinein bereuen, dann rennt weg. Wenn ihr sauer seid, dann geht weg lieber. Dann verlasst das Zimmer. Ja, damit ihr inshallah ta'ala solche Sachen nicht haben. Weil das, zu einem Kind zu sagen, ich hasse dich, ja, oder sowas in diese Richtung, ich schäme mich für dich, ich finde es ganz schlecht, dass du auf der Welt bist. Das, sowas zerstört ein Kind. Sowas macht das Herz und die Seele des Kindes kaputt. Wie mein Vater, wie meine Mutter, sie hassen mich? Bin ich so eine schlechte Person? Subhanallah. Lasst diese Sache. Hasst euer Kind nicht. Wenn ihr sauer seid, sagt auch ruhig. Sagt, ich bin gerade sauer auf dich, lass mich bitte ganz kurz. Kein Problem. Das versteht das Kind eher wie hassen. Warum hasst mich mein Vater gleich? Weil ich ihn jetzt versehentlich mit etwas getroffen habe, weil ich ihn gerade angesprochen habe und er war gerade beschäftigt, deswegen hasst er mich? Warum hasst mich meine Mutter? Weil ich gerade das gemacht habe, sie war am Telefon und ich wollte... Nein, hasst eure Kinder nicht. Sie sind das liebste Gut. Und wie oft die Leute, die Kinder haben, die wissen das, wie oft, wenn man die Kinder ins Bett gebracht hat und man ist alleine und man denkt mal ein, zwei Sekunden über die Kinder nach, bereut man alles Schlechte, was man gesagt hat und man sagt, man hat die besten Kinder der Welt. Ist das nicht so? Natürlich. Und die zweite Kategorie von dieser ist, die ignorieren ihre Kinder. Ignoranz ist teilweise schlimmer, als es auszusprechen. Dass du nie Zeit nimmst für deine Kinder, nie etwas unternimmst mit deinen Kindern. Sagst, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Subhanallah. Immer so Ignoranz. Und das Kind, eigentlich das Einzige, was es will, deine Aufmerksamkeit gewinnen. Und genau das gibst du ihm nicht. Das ist auch eine Art des Hasses. Dass du nicht, weil du nimmst dir Zeit für das, was du liebst, und für das, was du nicht liebst, nimmst du dir keine Zeit. So ist der Mensch. Und das lernt auch schon das Kind ganz früh. Und dann merkt es, okay, mein Mama oder mein Papa, die lieben mich nicht. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Deswegen achtet auf diese Angelegenheiten und macht keinen Hass. Der fünfte Punkt, meine lieben Geschwister, ist kein lautes Schreien. Und damit meine ich nicht, dass du mal kurz lauter wirst und sagst, hey, weil du dein Kind warnen willst oder weil es gerade zu viel ist und du schreist kurz aus der Kehle heraus. Ich meine dieses Schreien, das vom Bauch herauskommt, die ein richtig grauenhaftes Schreien verbirgt. Tu das nicht. Denn das Schreien und das ständige Schreien gegenüber deinen Kindern, das nimmt dir den Respekt deiner Kinder gegenüber dir. Subhanallah. Die Kinder verlieren den Respekt. Warum? Weil sie fangen auch an, dich zu schreien. Sie fangen an, andere Leute anzuschreien. Andere Leute, vor denen man Respekt haben sollte. Andere Kinder fangen an zu schreien. Klein oder groß, die schreien dann auch nur noch. Weil du bist ihr Vorbild. Und wenn du nicht aufhörst zu schreien, werden sie auch nicht aufhören zu schreien. Und diese Sache, dieses Anschreien, ist eine psychische Gewalt, die man dem Kind antut. Man tut ihm Schaden in jeglicher Hinsicht. Subhanallah. Das ist eine Folter für den Kopf und auch, was sich später auf den Körper auswirkt. Das sieht man unter Gewalt, Aggressionen, unter vielleicht sogar Fettleibigkeit oder andersherum, kein Hunger, kein Essen, subhanallah. Je nach Kind ist das anders. Und das nur, weil du jeden Tag dein Kind anschreist. Gibt es da nicht einen Tag, zwei Tage Ruhe? Nein, vielmehr sollte es andersrum sein. Die ganze Zeit sollte ruhig sein. Und wenn mal ein, zweimal im Monat geschrien wird, dann sagt das Kind nicht so schlimm, weil eigentlich ist das nicht so bei uns. Die waren gerade ganz schlimm und dann ist auch das Kind auf einmal ruhig. Und der Trick ist auch eigentlich, wenn man sauer wird, nicht lauter zu werden, sondern leiser. Und wenn man leiser wird, dann wird das Kind auch leiser und er will hören, was du sagst. und beruhigt dich automatisch. Das ist ein Phänomen. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Wenn du zu denjenigen gehörst, die gleich aggressiv werden, die gleich explodieren und nebenbei, das ist eine Eigenschaft von den Heuchlern, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Fajr, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn sie streiten, dann explodieren sie. Dann werden sie sau richtig und flippen aus. Das ist eine Eigenschaft. Achtung, meine lieben Geschwister. Wenn du zu denjenigen gehörst, die explodieren, die sauer schreien von da und so, sodass die ganzen Nachbarn 4 Kilometer weit noch dich hören, dann hör darauf, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Und wenn sie schreien, wenn sie streiten, dann explodieren sie. Also die flippen total aus, subhanallah. Lass uns nicht von diesen Leuten gehören. Gehöre nicht zu diesen Leuten, liebe Mutter, lieber Vater. So, dass dein Kind nicht zu diesen Leuten gehört. Erinnere dich dran, falls du solche Eltern hattest und du jetzt die Sache übernommen hast, unabsichtlich passiert meistens so etwas, dass du darüber nachdenkst, nach diesem Video, oh, gehöre ich zu dieser Person? Und das ab jetzt änderst, weil du willst, dass dein Kind es besser macht. Und versuchst es anders zu machen, inshallah. Und der erste Tipp, wie gesagt, ist, versuch leiser zu machen. Ansonsten geh weg, beruhig dich, nimm Wudu, mach etwas, was dich runterbringt und dann rede mit deinem Kind. Und denk immer dran, dieses Kind ist kleiner als du. Dieses Kind hat weniger Macht als du. Du kannst dem Kind mehr schaden, als das Kind dir schadet. Und meistens wollen die Kinder nur die Aufmerksamkeit und die Liebe der Eltern. Denk daran, inshallah. Der 6. Punkt, meine lieben Geschwister, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist kein Schlagen. Kein Schlagen, besonders nicht Kleinkinder, besonders nicht ins Gesicht, verletzend, knochenbrechend, sonst irgendwas in diese Richtung. Das ist in unserer Religion nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Und wenn jetzt einige aufstehen und protestieren, ja, sowas gibt es in der Religion. Moment. Wie viel hast du davon gelernt? Welche Hadithe, die du gesehen hast, sind authentisch? Inwiefern kannst du das überhaupt alles beurteilen, ist hier die Frage. Meine lieben Geschwister, Schlagen ist eine Erniedrigung, Demütigung, Gewalt ist keine gute Sache für das Kind. Erstens verlierst du wieder den Respekt, weil das Kind wird anfangen, dich zu schlagen, andere zu schlagen. Zweitens tust du eine Machtposition ausüben und Allah subhanahu wa ta'ala hat am meisten Macht. Also fürchte dich, fürchte darum, subhanahu wa ta'ala, fürchte dich. Allah sieht dich. Drittens, welchen Nutzen hättest du davon, wenn du dein Kind schlägst? Welchen Nutzen hast du davon? Es gibt gar keinen Nutzen, ganz im Gegenteil, es gibt nur Schaden von dieser Sache. Ja, und für jene, die sagen, ja doch, das ist erlaubt, das Einzige, was vielleicht sogar auch die Erzieher erlauben, ist diese, in Anführungszeichen, Erziehungsklapse. Aber ab einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Situation, nach ganz langen Diskussionen und auch nur dann, wenn du weißt, dass das etwas bringen würde. Und Erziehungsklapse ist sowas, das hier. Nicht volle Kanne gib ihm, ja, Arm, Beinbruch ins Gesicht und ja, dieses ganz leichte, ja, manche sagen sogar mit Siwak, mit so einem kleinen Holzstäbchen, was egal wie fest du ausholst, nicht wirklich wehtut, als Ermahnung. Weil eigentlich solltest du dein Kind gut erziehen. Und wenn du mal sagst, dass dein Kind sagt, oh, okay, jetzt habe ich was ganz Schlimmes gemacht, jetzt beruhige ich mich wieder. Und Schlagen ist eigentlich keine Lösung in unserer Religion, subhanallah. Und es wird meistens falsch verstanden, subhanallah. Ja, wenn sie das nicht tun, gib ihm. Wenn sie das nicht tun, nein. Ja, bring das Gebet deinem Kind schon von klein auf bei. Zeig, dass du das Gebet liebst und lass es mitbeten. Lass es ab 4, 5 Jahren schon mitbeten. Ein Gebet, nächstes Jahr 2. Gebet, nächstes Jahr 3. Gebet. Und wenn es 10 ist, betet schon automatisch 10 Gebete, weil es betet schon seit 5 Jahren. Da musst du nicht mit 10 Jahren erst anfangen sagen, 10, 11 Jahre hast du deinem Kind nie mehr etwas vom Gebet erzählt, jetzt ist es 10 Jahre und wenn er nicht hört, gib ihm. Nein, da hast du was definitiv falsch verstanden, subhanallah. So funktioniert unsere Religion nicht. Wenn du falsch machst, dann fällt das auf dich zurück, subhanallah. Und nicht wegen deinem Kind. Man kennt ja diese Leute, die das Kind ist geboren, das Kind fängt an zu schreien und sagt, du musst Respekt haben. Und das Kind sagt, was ist Respekt? Und dann schlägt er das Kind noch. Kennt ihr solche Leute? Das geht gar nicht. Das Kind lernt ja von dir Respekt. Das Kind soll ja von dir das lernen. Wenn du deinem Kind nicht Respekt entgegenbringst, wie kannst du Respekt erwarten? Wenn du deinem Kind nicht Liebe entgegenbringst, wie kannst du Liebe erwarten? Das kann man mit alles machen. Und Schlagen ist ein Zeichen von Unterdrückung, Gehässigkeit, Beleidigung, Anschreien. Das ist all diese Sachen zusammen, subhanallah. Das bringt gar nichts. Viel effektiver ist dagegen, ja, dass du, wie wir das vorhin haben, die Drohung anwendest dann. Wenn du nicht das machst, dann nehme ich dir das weg. Ja. Oder fändest eine Möglichkeit an, du, ein System, wie zum Beispiel, wenn es was Schlimmes getan hat und das Kind ist noch klein, Du bist sehr wütend auf das Kind und sagst du, ich gebe dir einen Minuspunkt. Wenn es zum Beispiel schon in der Schule ist und du weißt, Minus plus, hat das schon mal gehört, dann kannst du sagen, ich gebe dir einen Minuspunkt. Und er sagt, oh nein, Papa, und dabei ist das gar nichts Schlimmes. Und du, vielleicht hast du gar keine Absicht dahinter, auch wenn du 100 Minuspunkte ist. Erstens, du hast eine Tat gemacht, das heißt, dein Körper beruhigt sich, dein Geist beruhigt sich. In Anführungszeichen, ich habe es ihm gegeben. Ja, in Anführungszeichen, den Minuspunkt. Zweitens, das Kind denkt, oh nein, ich habe etwas Schlimmes gehabt und eigentlich ist, und das ist der dritte Punkt, ist gar nichts passiert. Und jeder ist aus der Schlamassel raus. Das ist ein Beispiel, man kann verschiedene Sachen haben. Und wenn ihr natürlich Tipps dafür habt, schreibt das bitte in den Kommentaren. Allgemein, wenn ihr weitere Vorschläge habt, schreibt das inshallah in den Kommentaren. Auf jeden Fall ist Schlagen überhaupt keine Lösung. Schlagen härtet nicht die Kinder ab. Schlagen macht sie nicht zu besseren Menschen. Schlagen macht sie nur aggressiv, wütend, sauer. Schlagen härtet sie gar nichts ab. Wenn du dein Kind abhärten willst, dann bring ihm Koran bei. Zeig ihm, wie schwer das ist und lerne es an der ersten Stelle selber. Lern die arabische Sprache, lern den Islam. Schau mal, wie schwierig das ist, Disziplin zu haben und so weiter. Aber das Schlagen sollte keine Option sein, subhanallah. Auch wenn man sagt, ja, da gibt es Leute, die haben es richtig verdient, subhanallah. Wie viele Fehler haben wir schon gemacht, wo wir verdient hätten, geschlagen zu werden? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das vielleicht verziehen. Sei ein bisschen barmherzig, inshallah ta'ala. Und wenn du mal sauer geworden bist und dir ist was ausgerutscht, dann entschuldige dich. Das ist ein Punkt, das trifft viele Leute hier. Entschuldige dich. Entschuldige dich, wenn du einen Fehler gemacht hast. Dann lernt dein Kind, sich zu entschuldigen. Entschuldige dich, wenn du sauer wurdest. Dann lernt das Kind, sich zu entschuldigen. Entschuldige dich, wenn du versehentlich dein Kind geschlagen hast. Sag Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ich bin ausgerutscht. Normalerweise mache ich das nicht. Ich gebe mir Mühe. Dann sieht das Kind, dass das nicht so gemeint war. Und Kinder sind ganz schnell im Vergeben und Vergessen. Subhanallah. Ganz schnell, ganz leicht. Und sie nehmen dir das nicht übel. Deswegen nicht schlagen, meine lieben Geschwister. Der siebte Punkt oder die siebte Regel, meine lieben Geschwister, ist, inshallah ta'ala, das ständige Ja oder das ständige Nein. Kennt ihr solche Eltern oder solche Leute, die immer zu allem Ja oder zu allem Nein sagen, zumindest am Anfang? Meistens ist es eher das Nein. Beides ist schlecht. Also, dass du ständig deinem Kind Nein sagst, demotiviert das Kind. Das macht negative, das nimmt ihm alle Hoffnung weg. Und das weiß niemals, kann es bei dir etwas gut machen, weil alles ist nicht gut genug für dich, weil du zu allem sowieso Nein sagst. Auf der anderen Seite ist das ständige Ja. Wenn du zu allem Ja, Ja, Ja sagst, dann gibst du dem Kind gar keine Grenzen. Er weiß nicht, was er darf, was er nicht darf. Und das schadet ihm genauso. Und darüber gibt es ganz viel zu lesen, meine lieben Geschwister. Sehr interessant, was man damit alles gemacht hat. Deswegen, ein ständiges Ja oder ein ständiges Nein ist keine Lösung. Viel wichtiger ist, dem Kind zuzuhören und dann sich zu überlegen, was sinnvoll ist und dann dem Kind Ja oder Nein zu sagen. Und wenn man keine Zeit hat, das zu erklären, dann sagt man, pass auf, jetzt geht's gerade nicht, ich erkläre es dir später. Und dann auch später das Wort einhalten und erklären, inshallah ta'ala. Und ich füge noch ein achtes, inshallah ta'ala, hinzu, das ich sehr, sehr wichtig fand. Und zwar, keine negative Du-Formel. Was heißt das? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ein Thema, das tue ich immer wieder ansprechen. Keine negative Du-Formel. Das heißt, wenn dein Kind etwas Schlechtes tut, sagst du nicht, du bist böse, du bist schlecht, du hast das falsch gemacht, du kannst das nicht. Das ist alles Du-Formel. Und das tut unterbewusst das Kind verändern und ihm schaden. Viel besser ist, wenn du sagst, das, was du getan hast, war nicht gut. Das, was du gemacht hast, war nicht gut. Das heißt, dann nehme ich nicht gleich, wegen einer Tat ist das ganze Kind böse, weil du sagst, du bist böse, sondern die einzige Tat, was er gemacht hat, ist falsch und ist böse, ist schlecht gewesen. Dann sagst du, das, was du gemacht hast, war falsch. Das, was du gemacht hast, war böse. Das, was du gemacht hast, war schlecht. Ja, nicht du bist schlecht, du bist böse, du bist so, sondern das, was er gemacht hat, die Tat. So tun wir das Kind bewahren, sagen, pass auf, du bist ein guter Junge, aber hier hast du etwas falsch gemacht und so lernt das Kind auch. Das war nicht in Ordnung, das war nicht okay, das fand ich nicht toll. Nicht, du bist nicht gut, du bist nicht, sondern die Tat war es nicht. Und so ist auch die Tatsache und so ist auch unsere Religion. Aber wenn jemand eine Sünde begeht, dann heißt nicht gleich, dass er Kafir ist, wie nach den Khawarij, den Takfir ist, dass er gleich aus der Religion rausfliegt, sondern Ja, die Tat, wo er gemacht hat, kann Kufr sein. Die Tat, wo er gemacht hat, ist Sünde und ist schlecht. Heißt aber nicht, dass der ganze Muslim schlecht ist, der ganze Person, sondern nur die einzige Tat. Diese einzige Tat nehmen wir dann raus und den ganzen behalten wir gut. Und so machen wir das mit allen Sachen eigentlich im Islam. Sollten wir das zumindest. Auch mit unseren Gelehrten. Alles, was sie sagen, ja, wir legen das nicht auf die Waagschale. Weil wir sind nur Menschen, wir machen falsch. Wir sagen Sachen falsch, wir schreiben Sachen falsch, wir machen Sachen falsch. Ja? Und wenn der Gelehrte etwas hat, von 1000 Sachen eine Sache falsch gesagt hat, dann achte das darauf nicht. Das war nicht gut. Und so machst du das mit deinem Kind. So erziehst du deinem Kind. Und so bringst du ihm bei, Respekt zu haben, inshallah. Dass du sagst, das, was du gemacht hast, war nicht gut. Du bist trotzdem ein guter Junge. Man sagt, du bist ein guter Junge, aber das war nicht okay, was du getan hast. Diese Tat war nicht gut. Und vielleicht noch gegebenenfalls erklären. Und das bewahrt, inshallah, dein Kind vor einem ganz großen, ganz schlimmen Unheil. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Jazakumullahu khair. Inshallah ta'ala waren diese Tipps und Ratschläge für euch nützlich. Falls ihr noch weitere Regeln habt, die man in der Kinderziehung beachten sollte, die nicht zu tun. Weil ich werde inshallah ta'ala ein extra Video machen mit Punkten, die man tun sollte. Aber falls ihr Punkte habt, die man nicht tun sollte, definitiv nicht. Oder falls ihr Beispiele habt zur jeweiligen Kategorie, die ich aufgezählt habe, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren, dass wir das sammeln und dass andere Geschwister davon profitieren können. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht das Abo hier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.